Ich verstehe das nicht. Vielleicht kommt sie mit einem späteren Zug. Ja, vielleicht, aber dann hätte sie doch hier anrufen und Bescheid sagen können. Sie wusste doch, dass ich sie abholen würde. Und sie wusste auch, dass du hier bist. Vielleicht kommt sie deshalb nicht. Ach, Unsinn. Es hat nichts mit dir zu tun. Vielleicht hat sie wirklich nur einen späteren Zug genommen. Aber nein, ich hab so ein dummes Gefühl. Sie war irgendwie merkwürdig gestern Abend am Telefon. So einsilbig. Sie sagt, es geht ihr gut, aber es klang so mechanisch, wie ein Automat. Also jetzt mach dir doch nicht gleich wieder Sorgen, Simon. Du darfst einem Telefongespräch nicht zu viel Bedeutung beimessen. Nora wird ein bisschen aufgeregt gewesen sein. Sie kommt in eine ihr völlig fremde Umgebung. Vergiss das nicht. Das macht ihr vielleicht Angst. Aber du, Simon, du hast das ganz richtig gemacht. Es wäre ein Fehler gewesen, sie in die alte Wohnung zurückkommen zu lassen, wo noch so viel an das Kind erinnert. Ja, ja, ja. Ja, nein, Simon, das ist wichtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich fürchtet. Sie hat ein halbes Jahr in dieser Klinik gelebt, musste sich um nichts kümmern. Jetzt soll sie wieder auf eigenen Füßen stehen, noch dazu in einer Wohnung, in der sie sich nicht auskennt. Aber deshalb bin ich ja hier, nicht wahr? Ich werde ihr helfen in der ersten Zeit. Du wirst sehen, wenn sie erst hier ist, dann ja, wird jetzt, es alles wieder... Ja, jetzt hör auf, Mutter, bitte. Noch ist sie nicht hier und ich habe keine Ahnung, wo sie sein kann. Ich hoffe nur, der Arzt hatte sich nicht im letzten Augenblick noch anders überlegt. Ich rufe jetzt in der Klinik an. Station 3, Schwester Feline. Ja, Hufschmidt hier. Ist meine Frau bei Ihnen? Nein, sie ist heute Mittag entlassen worden und wollte zum Bahnhof. Aber das ist nicht möglich. Ich komme gerade vom Bahnhof. Da war sie nicht. Wann hat sie denn die Klinik verlassen? Tut mir leid, das weiß ich wirklich nicht. Ja, aber irgendeiner wird sie wohl wissen. Einen kleinen Augenblick, ich werde nachfragen. Ja, das wäre nett. Danke. Ich warte. Na und? Was ist? Es ist wieder typisch. Kein Mensch weiß Bescheid. Aber in der Klinik ist Nora jedenfalls nicht mehr. Sie ist wahrscheinlich um die Mittagszeit entlassen worden. Da hätte sie bequem den Zug kurz nach 2 erreichen können. Dann müsste sie längst hier sein. Verstehe das nicht. Herr Hufschmidt? Ja? Wir wissen nur, dass sie abgereist ist. Aha. Vielen Dank. Ja. Nora ist gleich nach Mittag entlassen worden. Na also, ist doch gut. Sie hätte am Bahnhof sein müssen. Sie sollte im Restaurant auf mich warten. Ja, jetzt mach dir keine Sorgen. Sie wird schon noch kommen. Ich mach mir aber Sorgen. Du hast sie nicht erlebt nach dem Unfall. Du hast sie auch nie in der Klinik besucht, sonst würdest du nicht so leichtfertig daherreden. Aber es ist doch alles wieder in Ordnung. Sie war ein halbes Jahr in Behandlung und der Arzt Der Arzt, der ist auch nicht allwissend. In der ersten Zeit damals, gleich nach der Einlieferung, da habe ich mehrfach mit ihm gesprochen. Da hieß es jedes Mal, Nora lässt niemanden an sich heran. Sie hatte sich völlig eingekapselt, weinte, saß apathisch herum. Und wenn ich sie besuchte, wollte sie immer nur heim. Und jetzt kommt sie nicht. Jetzt reg dich doch nicht so auf, Simon. Nur weil Nora vielleicht einen späteren Zug genommen hat. Ja, sie hat geglaubt, das wäre meine Rache. Ich hätte sie nur in die Klinik gebracht, um sie zu bestrafen. Davon war sie nicht abzubringen. Dann hat sie begriffen, dass sie nur mit dem Arzt reden muss, um rauszukommen. Also hat sie geredet. Ich habe es geschafft. Das hat sie mir in den letzten Wochen so oft gesagt. Aber ich frage mich, wie sie das gemeint hat. Der Arzt meinte vor 14 Tagen noch, es wäre zu früh für eine Entlassung. Der Himmel allein weiß, wie sie ihn dazu gebracht hat, seine Meinung zu ändern. Simon, du darfst dich da nicht so hineinsteigern. Ich steigere mich in nichts hinein. Ich kenne Nora. Was sie erreichen will, das erreicht sie. Und was sie nicht preisgeben will, das gibt sie nicht preis. Sie kann sich sehr gut verstellen und einer veränderten Situation anpassen. Und dann merkt niemand, was in ihr vorgeht. Jetzt mach dich bitte nicht selbst verrückt. Warst du denn in diesem Restaurant? Da war ich zuerst. Ich konnte ja nicht ahnen, dass der Zug Verspätung hat. Es hat irgendwo auf der Strecke einen Erdrutsch gegeben, sagten sie. Alle Züge haben Verspätung. Es kamen einige Durchsagen über Lautsprecher. Im Restaurant herrschte Hochbetrieb. Ich habe mich umgesehen und bin wieder gegangen. Ja. Ich hätte nach ihr fragen müssen. Also wenn sie den früheren Zug genommen hat, wäre sie um 3:30 am Bahnhof gewesen. Vielleicht ist ihr nur die Wartezeit zu lang geworden. Vielleicht wollte sie sich ein wenig in der Stadt umsehen. Sie war lange weg. Es hat sich vieles verändert. Der Stadt umsehen? Bei dem Regen oder was? Etwas Besseres fällt dir nicht ein. Ich hätte sie in der Klinik abholen müssen. Ich hätte sie gar nicht mit dem Zug kommen lassen dürfen. Dieser verfluchte Bahnhof. Aber sie wollte unbedingt. Unbedingt. Sie wollte uns beiden beweisen, dass sie es geschafft hat. Es war ihre Idee, im Bahnhofsrestaurant zu warten. Alles genau so wie damals. Nach Möglichkeit noch an dem gleichen Tisch sitzen, an dem ihr damals gesessen habt.

Sie kommen jetzt freiwillig oder muss ich Sie runterholen? Ja, versuchen Sie es doch. Ein gebrochener Kiefer soll verdammt wehtun, habe ich mir sagen lassen. Und den trete ich Ihnen ein, wenn Sie auch nur einen Fuß heben. Mein Baby rührt niemand an. Niemand, haben Sie mich verstanden? Das ist nicht Ihr Baby. Jetzt seien Sie doch mal vernünftig. Und machen Sie die Sache nicht noch schlimmer, als sie schon ist. Also wenn Sie jetzt runterkommen und freiwillig gehen, passiert Ihnen gar nichts. Frau Winkler dir zwar Anzeige erstattet, aber das Auto ist ja wieder da. Und wenn dem Kind nichts passiert ist, zieht Frau Winkler die Anzeige... Sie haben ja wirklich nicht alle Tassen im Schrank. Ich glaube, ich träume. Sagen Sie mal, was geht eigentlich in Ihrem Kopf vor? Sind Sie aus irgendeiner Anstalt entlaufen? Schön, dann sind Sie jetzt ein freier Mensch. Wärmen Sie sich und Ihre Begleitung ein bisschen auf und dann verziehen Sie sich wieder, damit Sie auch ein freier Mensch bleiben. Damit tun Sie uns allen einen Gefallen. Hören Sie zu. Ich weiß nicht, wer Sie sind und was Sie hier wollen. Wir sind jedenfalls keine Einbrecher. Ich bin von der Polizei geschickt worden zu diesem Haus hier mit dieser Frau hier. Und der hat man am Bahnhof ihr Auto gestohlen, mitsamt ihrem Baby drin. Allmählich wird das langweilig. Sie sehen doch, dass es nicht funktioniert. Fällt Ihnen keine bessere Geschichte ein? Eine, die auch glaubwürdig klingt? Also sowas ist mir noch nicht passiert. Also, das muss ich mir noch nicht bieten lassen. Die dreht den Spieß einfach um. Na, jetzt sagen Sie doch auch mal was. Was soll ich denn sagen? Sie haben versprochen, mir zu helfen draußen. Vor der Tür haben Sie noch gesagt, ich soll mich hinter Ihnen halten, dann würde mir nichts passieren. Ja. Und jetzt stehen Sie hier nur und diskutieren mit einer Verrückten? Wobei noch zu klären wäre, wer hier verrückt ist. Wenn mein Mann hier wäre, der würde nicht einfach so dastehen. Wer weiß, was sie mit meinem Baby gemacht hat. Vielleicht ist es gar nicht im Haus. Es ist bestimmt nicht oben, sonst würde man es weinen hören. Es weint immer, wenn ein fremdes Gesicht auftaucht. Hören Sie ein Baby weinen? Ich höre nichts. Ich will jetzt sofort wissen, wo mein Baby ist. Nun beruhigen Sie sich doch. Also ich tue ja, was ich kann, aber ich kann doch jetzt auch nicht einfach so mit Gewalt... Doch. Also ihr Baby ist sicher oben. Also sie hat doch gesagt, es liegt in seinem Bett und schläft. Hören Sie, wenn es schläft, dann kann es doch nicht gleichzeitig weinen. Sie hat es gesagt und Sie glauben ihr. Sie hat auch gesagt, dass sie Frau Winkler ist und dass es ihr Haus ist. Verdammt, ich kann nicht mehr. Ich habe Todesängste um mein Kind ausgestanden. Und ich will jetzt wissen, wie es meinem Baby geht. Ob mit ihm alles in Ordnung ist. Ich weiß genau, dass ich einen Kopf mit dunklen, kurzen Haaren gesehen habe. Der Mann ist oben. Oh Gott, er ist bestimmt da oben. Weil mein Kind jetzt... Hier oben ist kein Mann. Tun Sie doch was! Bitte, also Sie dürfen sich nicht aufregen. Schauen Sie, die Frau hat doch auch kurz geschnittene dunkle Haare. Und vielleicht ist das Baby noch im Auto. Was? Also die wird sich kaum mit dem Baby abgeschleppt haben. Die wollte doch nur eine günstige Gelegenheit nutzen und wir haben sie gestört. Also, wissen wir auch. Jetzt bleiben Sie hier und passen auf und ich gehe zum Auto. Nein, da gehe ich selber. Entschuldigen Sie, ich suche meine Frau. Wir waren hier um 5 Uhr verabredet, aber sie ist wahrscheinlich früher angekommen. War sie vielleicht hier? Keine Ahnung. Sehen Sie sich das Bild bitte mal genau an, das ist nämlich sehr wichtig. Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Wissen Sie, wie viele Leute hier ein- und ausgehen? Da kann man sich die Gesichter nicht merken. Sie trug wahrscheinlich einen leichten Mantel, beige mit einem Gürtel zu binden. Und sie hatte einen Koffer dabei. Ja, das kann sein, ich weiß es wirklich nicht. Aber sie muss hier gewesen sein, bitte. Sie sehen doch, was hier los ist. Und so geht das schon den ganzen Tag. Rein und raus. Und alle sind in Eile. Ja, komm, spuck's aus! Sieh sich den einer an. Seit heute Mittag steht er da, schmeißt einen Euro nach dem anderen rein. Kann ich dafür einen Schein haben? Rollt die Taschen nicht so aus. Müssten 50 Euro sein. Wie viel hast du denn diesmal reingesteckt, um 50 rauszuholen? 100? Entschuldigung. Frag ich dich, wie viel Gläser du aus einem Fass holst? Nun gib mir ein Bier. Oh, hübsches Mädchen. Ist sie Ihnen durchgebrannt? Jetzt belästige nicht wieder die Gäste, sonst fliegst du raus. Wollen Sie auch was trinken? Nein. Gib ihm einen Schnaps auf meine Rechnung. Er sieht aus, als könnte er einen klaren gebrauchen. Suchen Sie die? Was ist denn mit dir? Das ist meine Frau. Wir waren hier um 5 verabredet. Ich war schon einmal hier. Da habe ich sie aber nicht angetroffen. Aber sie könnte hier gewesen sein. War sie auch. Aber nicht um 5. Früher. Sicher? Da hinten hat sie gesessen. An dem Tisch ganz in der Ecke. Neben dem Automaten. Ein blaues Kleid hatte sie an. Ja, genau. Hat 2 Kaffee getrunken. Immer gleich gezahlt, als ob sie in Eile wäre.

auf der Stelle. Albtraum von Petra Hammesfahr.